Felix legte sich auf das Bett und wartete. Durch die dünnen Wände hörte er unverständliches Gemurmel und Hin- und Hergerenne. Dann wurde die Tür des Nebenzimmers geöffnet und geschlossen. Felix spähte durch die spaltbreit geöffnete Tür seines Zimmers und sah, wie sich Maurizio Rossetti auf dem Gang entfernte. Er wartete. Kurze Zeit später wurde die Tür des Nebenzimmers wieder geöffnet und geschlossen. Und Angelica Rossetti, barfuß und im Bademantel, stolzierte den Gang hinunter. Felix schaltete das Licht im Zimmer aus und stellte sich hinter die gläserne Terrassentür, im Blickfeld den erleuchteten Swimmingpool. Angelica Rossetti erschien am Beckenrand, nahm den Bademantel ab und sprang mit einem Bikini bekleidetem Kopfsprung ins Wasser. Rasch zog sich Felix aus, zog eine Badehose und den hoteleigenen Bademantel an und ging rasch zum Swimmingpool. Angelika war aus dem Becken gestiegen und kletterte auf das Sprungbrett. Ich tauchte aus der entgegengesetzten Richtung auf sie zu. Das Wasser war warm. Angelika schwamm.